finden euch, ihr müsst fort. Kommt hier hinein, nehmt ein Pferd, reitet schnell. Herr Sieger, was du uns und den Bauern tust. Wer tu ich, so will ich an alles. Wann begegne ich dir wieder? Bald. Rechnet auf ihn.